Erst nach einiger Zeit starb Nahas, der König der Ammoniter, woraufhin sein Sohn Hanun sein Nachfolger wurde. Zweiter David wollte Hanun freundlich behandeln, weil dessen Vater ihm gegenüber ebenfalls freundlich gewesen war, weshalb er Boten schickte, um ihm sein Beileid auszusprechen. Dritter, die Anführer der Ammoniter behaupteten jedoch gegenüber Hanun, dass David die Boten nur geschickt habe, um die Stadt auszuspionieren und sie später zu zerstören. Vierter, daraufhin ließ Hanun die Männer festnehmen, ihnen die Bärte abrasieren und ihre Kleider bis zur Hüfte abschneiden, bevor er sie wegschickte. Fünfter, als David von dieser Schande erfuhr, ließ er den Männern ausrichten, dass sie in Jericho bleiben sollten, bis ihre Bärte wieder gewachsen wären. Sechster, die Ammoniter erkannten, dass sie David schwer beleidigt hatten, weshalb sie viel Silber bezahlten, um Streitwagen und Reiter von verschiedenen aramäischen Völkern zu mieten. Siebter, sie mieteten insgesamt 32.000 Streitwagen sowie die Armee des Königs von Macha, die sich dann bei Medeba für den Kampf bereit machten. Achter, sobald David von diesen Kriegsvorbereitungen hörte, schickte er Job mit dem gesamten Heer seiner tapfersten Soldaten los. Neunter, während die Ammoniter sich direkt vor dem Stadttor aufstellten, blieben die verbündeten Könige draußen auf dem freien Feld. Zehnter, als Job bemerkte, dass er von vorne und von hinten angegriffen werden konnte, wählte er die besten Soldaten aus, um gegen die Aramäer zu kämpfen. Elfter, den Rest der Soldaten stellte er unter das Kommando seines Bruders Abishai, damit dieser gegen die Ammoniter kämpfen konnte. Zwölfter, Job sagte zu ihm, falls die Aramäer zu stark für mich sind, musst du mir helfen, aber wenn die Ammoniter stärker als du sind, werde ich dir helfen. 13. Er ermutigte ihn, mutig für ihr Volk und die Städte ihres Gottes zu kämpfen, während der Herr entscheiden sollte, was geschieht. 14. Als Job und seine Truppen den Angriff auf die Aramäer begannen, flohen diese sofort vor ihm. 15. Nachdem die Ammoniter gesehen hatten, dass die Aramäer wegliefen, flohen auch sie vor Abishai in die Stadt, woraufhin Job nach Jerusalem zurückkehrte. 16. Die Aramäer merkten, dass sie besiegt worden waren, weshalb sie weitere Truppen von der anderen Seite des Euphrat anforderten, die von Schofach angeführt wurden. 17. Sobald David davon erfuhr, versammelte er ganz Israel, überquerte den Jordan und stellte sein Heer für die Schlacht gegen die Aramäer auf. 18. Die Aramäer mussten jedoch erneut vor Israel fliehen, wobei David viele Soldaten und den Feldherrn Schofach tötete. 19. Als die Verbündeten sahen, dass sie gegen Israel verloren hatten, schlossen sie Frieden mit David und wollten den Ammonitern in Zukunft nicht mehr helfen.